Leutzes Gattin Juliane. Leutze nimmt sich immer wieder Zeit, seine Familie, Freunde und Bekannte zu porträtieren. Sie werden in der Ausstellung eine Reihe von Beispielen finden. Seine Schwiegermutter Maria Lottner, sein Schwager Bergrat Heinrich Lottner, zwei seiner Kinder, Ida und Heinrich, gemalt 1855 in schwäbischer Tracht. Frau Auguste Opitz aus seinem Stuttgarter Freundes- und Bekanntenkreis. Ein wunderbares 1846 von Leutze gemaltes Porträt seiner Frau Juliane ist als Leihgabe der Staatsgalerie Stuttgart in der Ausstellung vertreten. Mit großer Einfühlsamkeit hat er Gesicht und Gestalt seiner jungen Frau dargestellt und sich mit liebevoller Genauigkeit und leuchtenden Farben den Details ihrer Kleidung gewidmet. Grandiose Farben, detailverliebte Genauigkeit, eine brillante malerische Lichtführung, um die Aufmerksamkeit des Betrachters zu steuern und zu binden, sind wesentliche Merkmale der Maltechnik Leutzes. Dies gilt für die Porträts als auch für seine Historienbilder.